Pferd. Dem Kampf hat er sich geweiht, zu streiten fiel ihm nicht schwer. Für die Armen und die Schwachen kämpft er mit all seiner Kraft. Umgeben von Getreuen und seinem Glauben, den er hat. Man ihn je besiegen, so nehmen sie ihn bei sich auf. Stets sah er die Gefahr, er war immer auf der Hut. Doch eiskalt in der Tat und voller Edelmut, er zeigte dem Feind die Zähne. Angst kannte er nicht, bereit alles zu geben, den Rückzug gab's für ihn nicht. Weiß genau, wozu er steht, kennt seine Feinde, weiß, welchen Weg er geht. Für ihn gibt's nur eine Richtung, sein Ziel heißt Freiheit. Dafür alles zu geben, es siegelt die Gerechtigkeit. Wer sich beugt, gibt auf, und wer nicht kämpft, ist feig. Und wem der Glaube fehlt, der ist so nicht bereit. Schönreden kann man alles sich irgendwo verstecken. Nur die Starken überleben und der Rest bleibt auf der Strecke. Ist nicht mit was, weiß genau, wozu er steht, kennt seine Feinde, weiß, welchen Weg er geht. Für ihn gibt's nur eine Richtung, sein Ziel heißt Freiheit. Dafür alles zu geben, es siegelt die Gerechtigkeit. Wer sich beugt, gibt auf, und wer nicht kämpft, ist feig. Und wem der Glaube fehlt, der ist so nicht bereit. Schönreden kann man alles sich irgendwo verstecken. Nur die Starken überleben und der Rest bleibt auf der Strecke. Und was bisher geschah, über die gefallenen Brüder, sein Volk und sein Land, über Ausbeutung und Unterdrückung und seinen schweren Stand. Man ihn je besiegen, so nehmen sie ihn bei sich auf. weiß irgendetwas. Weiß genau, wozu er steht. Kennt seine Feinde, weiß, welchen Weg er geht. Für ihn gibt es nur eine Richtung. Sein Ziel ist Freiheit. Dafür alles zu geben, es siege die Gerechtigkeit. Wer sich beugt, gibt auf. Und wer nicht kämpft, ist feig. Und wem der Glaube fehlt, der ist zu nichts bereit. Schönreden kann man alles, sich irgendwo verstecken. Nur die Starken überleben und der Rest bleibt auf der Strecke. Nur die Starken überleben und der Rest bleibt auf der Strecke. Nur die Starken.